Aus Karlsruhe berichtete Martin Röber und über die Entscheidung spreche ich nun mit Frank Rieger, dem Sprecher des Chaos Computer Clubs. Guten Tag, Herr Rieger. Guten Tag. Der Chaos Computer Club hat sich wiederholt gegen die Wahlcomputer eingesetzt. Sind Sie mit der Entscheidung aus Karlsruhe zufrieden, oder? Also ich habe jetzt den kompletten Text des Urteils natürlich noch nicht lesen können, aber soweit wie es bisher zu lesen war, das Bundesverfassungsgericht hat auch ein sehr weises Urteil gefällt und wir sind da ziemlich zufrieden mit, ja. Welches Risiko ist denn aus Ihrer Sicht mit dem Einsatz dieser Wahlcomputer verbunden? Na, das primäre Risiko ist, dass der Wähler nicht mehr in der Lage ist, festzustellen, ob seine Stimme korrekt gezählt wurde oder ob der Wahlcomputer manipuliert ist. Also diese Nachvollziehbarkeit ist einfach nicht gegeben und da hat das Bundesverfassungsgericht auch ziemlich stark eingehakt. Das heißt also, nicht der normale Bürger kann das Abstimmungsergebnis kontrollieren, sondern nur ein Experte? In der Regel noch nicht mal mehr Experten. Also wir haben ja zum Beispiel in Holland auch Fälle von Wahlcomputermanipulationen, wo nicht mal die Experten hinterher zeigen können, dass manipuliert wurde, nur das Ergebnis sieht halt nicht plausibel aus. Wie leicht lassen sich denn diese Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, das sind ja niederländische Geräte in der Regel, manipulieren? Wie schwer ist das? Das ist nicht besonders schwer. Wir haben das gezeigt mit unseren holländischen Freunden zusammen. Wir waren in der Lage, halt innerhalb von nicht ganz einer Woche eine Manipulationssoftware zu entwickeln und diese Manipulationssoftware so universell zu machen, dass sie für alle zukünftigen Wahlen verwendbar ist. Und der Austausch der Software auf dem Wahlcomputer selber dauert etwa eine Minute. Die Wahlcomputer werden in Deutschland schon seit einigen Jahren eingesetzt, auch in anderen Ländern schon seit Jahren. Ist dieser Einsatz der Computer eine Gefahr für die Demokratie? Wir denken, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist, insbesondere weil der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit der Wahl dadurch beeinträchtigt wird. Also der Wähler kann nicht mehr nachvollziehen, ob seine Stimme korrekt gezählt wurde. Und damit bietet sich natürlich die Gefahr von unentdeckten Manipulationen. Insofern ist es gut, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt auch einen Riegel vorgeschoben hat, also auch diesen ganzen Träumen von Internetwahlen und Ähnlichem, halt eine Absage erteilt hat, wenn halt die technischen Systeme nicht in der Lage sind, sicherzustellen, dass jeder einzelne Wähler nachvollziehen kann, und zwar immer nachvollziehen kann, dass seine Stimme korrekt gezählt wurde. Sind Computer Ihrer Meinung nach überhaupt geeignet zur Veranstaltung von Wahlen? Wir sehen eigentlich keine Notwendigkeit, weil die Vorteile sind zu gering, als dass man dieses Risiko in Kauf nehmen sollte. Wir finden eigentlich die Wahl mit Zettel und Stift irgendwie hinreichend gut und funktionsfähig. Das Bundesverfassungsgericht verbietet ja nun in seinem Urteil nicht grundsätzlich den Einsatz von diesen Wahlcomputern, sondern setzt lediglich hohe Hürden für den Einsatz dieser Computer. Wie müssen denn solche Geräte aussehen, die verwendet werden können? Ist schwierig zu sagen, also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch durchs Urteil. Ich kann mir gerade momentan keins vorstellen, weil es würde am Ende darauf hinauslaufen, dass jeder Wähler zu jedem Zeitpunkt sagen kann, okay, ich möchte jetzt gerne bitte, dass nochmal alle Papierstimmen nachgezählt werden. Damit wäre dann halt auch die behaupteten Vorteile von Wahlcomputern hinfällig, also die Schnelligkeit des Ergebnisses oder ähnliche Dinge, die wären damit praktisch hinfällig. Das heißt, die Gemeinden würden sich dann für viele tausend Euro einen Wahlcomputer kaufen, müssten aber trotzdem noch jede einzelne Papierstimme nachzählen, weil ganz sicher immer wieder Wähler sagen werden, okay, ich möchte jetzt gerne das Papier nachgezählt haben. Sie kritisieren ja, dass die Wahl leichter manipulierbar ist mit einem Computer, aber manipulierbar ist ja auch eine Wahl, eine Abstimmung auf einem Stimmzettel, oder? Das ist richtig, nur ist eine Stimmzettelwahl sehr viel einfacher zu überprüfen. Also um dann eine Wahl mit einem Stimmzettel nachzuprüfen, brauche ich halt ein paar Leute von der Straße, einen Taschenrechner, einen Bleistift und einen Zettel und kann losgehen und die Wahl prüfen. Eine Computerwahl zu prüfen ist nahezu unmöglich. Also da braucht man halt einen Haufen Experten, muss alle eingesetzten Wahlcomputer untersuchen und hat auch dann noch nicht mal eine hundertprozentige Chance, alle Manipulationen zu entdecken. Das heißt also, eine Wahl mit Stift und Zettel ist insofern inhärent sicherer, weil sie von sehr viel mehr Menschen überprüfbar ist und auch überprüft wird. Frank Rieger vom Chaos Computer Club zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Einsatz von Wahlcomputern. Vielen Dank. Gleich blicken wir in die USA. Die Kritik an der US-Regierung wegen der Rettung des Versicherungskonzerns AIG und der Strukturwandel im Silicon Valley. Unsere nächsten Themen gleich in der Ortszeit.